Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute habe ich keine Zeit für große Vorreden. Ist die Welt stabil? Ist die Frage heute. Das ist eine Sendung, ich bin ganz aufgeregt, ja, weil es sich um etwas dreht, was von fundamentaler Bedeutung für die Astrophysik ist. Die Sendung heute steht völlig im Zeichen von Alpha. Alpha, das ist nicht irgendein Alpha, es ist das Alpha. Ja, nicht das Alpha, nicht der Anfang des griechischen Alphabets. Alpha ist das Verhältnis von E Quadrat durch H quer C. Ja, da sind Sie baff, ne? Ach, das regt Sie gar nicht auf. Ja, E ist die elektrische Ladung zum Quadrat dividiert durch das Planck'sche Wirkungsquantum H, wobei dieses H noch durch 2π zu teilen ist, und dividiert durch c, die Lichtgeschwindigkeit. Alpha ist die Feinstrukturkonstante der elektromagnetischen Wechselwirkung. Alpha beschreibt, wie stark geladene Teilchen miteinander wechselwirken. Alpha beschreibt die Stabilität der Materie. Alpha beschreibt, wie Strahlung mit Materie wechselwirkt. Alpha beschreibt, wie die Elemente im Universum entstanden sind, wie Sterne funktionieren und. Und in letzter Zeit gibt es immer wieder Gerüchte, experimentelle Hinweise, dass dieses Alpha gar keine Naturkonstante ist, im Sinne von immer und ewig konstant, sondern dass dieses Alpha sich angeblich mit der Zeit verändert hat. Früher sogar ein bisschen kleiner war als heute. Ja. Alpha beschreibt die Wechselwirkung von Materie mit Strahlung. Alpha beschreibt die Stabilität der Materie. War früher die Welt anders? Hat sie nach anderen Kräften funktioniert? Oder was? Ist die Welt stabil? Gibt es vielleicht sogar einen demografischen Faktor, den wir hier einführen müssen? Brauchen wir eine Reform der Naturgesetze? Ja, das sind Fragen über Fragen. Fangen wir wieder ganz von vorne an. Die Naturkonstanten sind etwas, was uns Physiker verrückt macht. Alpha, die ist eine Zahl. Das, was Sie da sehen, E Quadrat durch H quer C, ist ungefähr 1 geteilt durch 137. Also da wird der mathematisch interessierte Naturwissenschaftler, der wird verrückt. Wieso denn 1 durch 137? Was hat es denn mit dieser Zahl auf sich? Ist da irgendwas Besonderes dran? Wieso ist eigentlich die Lichtgeschwindigkeit nicht genau 300.000 Kilometer pro Sekunde, sondern 299.000 so und so so viel? Wieso ist das alles so ungenau? Sind denn diese Naturkonstanten, wieso sind das denn das keine schönen Zahlen? Keine feinen, schönen Zahlen, so wie Pi zum Beispiel. Na gut, ist Pi auch keine schöne Zahl. Aber man kann sich gut vorstellen, Pi hat was mit Runden zu tun, mit Kugeln zu tun. Das ist eine Natur, sozusagen eine Zahl aus der Natur. Aber die Naturkonstanten, die da drin stecken, auch noch in dieser Kombination, dass wir nicht verstehen, warum das so ist und warum es gerade so groß ist, nicht viel kleiner oder größer, das macht uns in der theoretischen Physik die allergrößten Schwierigkeiten. Das nicht erst seit heute, sondern schon vor 60 Jahren hat Dirac, ein ganz großer der theoretischen Physik, sich gewundert. Er hat sich gewundert über eine Zahl, die immer und immer wieder auftauchte, als er gewisse Kombinationen von Naturkonstanten durchgespielt hat. So fand er zum Beispiel heraus, dass die Anzahl der Umkreisungen eines Elektrons um ein Proton seit dem Beginn des Universums, vor knapp 14 Milliarden Jahren, ungefähr 10 hoch 40 war. Werden Sie sagen, naja, gut. Dann wurde relativ schnell klar, dass die Anzahl der Elementarteilchen im gesamten Kosmos die Wurzel aus 10 hoch 80 ist. Die Anzahl der Elementarteilchen im Kosmos ist 10 hoch 80 und die Wurzel davon ist 10 hoch 40. Wieder 10 hoch 40. Dann fand man heraus, dass das Inverse der Feinstrukturkonstanten der Gravitation auch 10 hoch 40 ist. Ich sag's nochmal. Die Umkehrung der Feinstrukturkonstanten der Gravitation ist 10 hoch 40. Die Feinstrukturkonstante der Gravitation beschreibt die Stärke der Gravitation. Die ist also offenbar 10 hoch minus 40. Das heißt, die Gravitation ist 10 hoch 38 mal schwächer als die elektromagnetische Wechselwirkung. Das merken Sie übrigens dann, wenn Sie ein Klavier aus dem 55. Stockwerk eines Hochhauses rausfallen lassen. Ja, am Anfang wirkt nur die Gravitation und später dann, wenn das Klavier mit Materie wechselwirkt, zerschlägt es. Offenbar gibt es eine massive Wechselwirkung am Boden, ja, die den weiteren freien Fall des Klaviers unter dem Einfluss der Gravitation abstoppt. Die elektromagnetische Wechselwirkung ist viel stärker als die Gravitation. Wir werden ja auch nicht zu Matsch verzogen durch einen schweren Körper wie die Erde, sondern wir können uns aufrecht halten. Das hat was mit elektromagnetischer Wechselwirkung zu tun. Also die Zahl 10 hoch 40 tauchte bei Diracs Zahlenspielereien, wollen wir es mal so nennen, immer wieder auf. Und Dirac war der Meinung, dass man das nur erklären kann mit dem Versuch, die Gravitationskonstante, die also die Stärke der Gravitation beschreibt, von der Zeit abhängig zu machen. Die war früher anders und die ist nur durch Zufall heute so groß, wie sie ist, weil, mehr weiß man nicht. Tja. Stellt sich natürlich raus, so einfach kann man mit Naturkonstanten gar nicht umgehen. Denn die Natur muss so aufgebaut sein, damit sie mindestens auf diesem Planeten einen Beobachter erlaubt. Die Entwicklung eines Lebewesens, das genügend Gehirnschmalz hat, um sich über das Universum Gedanken zu machen. Denn wir sind ja da. Das heißt, aus unserer Existenz können wir daraus schließen, welche Eigenschaften ein Universum gehabt haben muss. Damit es überhaupt so weit gekommen ist, dass in Galaxien sich Sterne gebildet haben, diese Sterne die schweren Elemente erbrütet haben, diese schweren Elemente sich zu Planeten gebildet haben und mindestens auf einem der Planeten ein Lebewesen entstanden ist. Und daraus lässt sich schließen, dass die Gravitationskonstante eben nicht zeitabhängig sein kann. Ja, aber wie ist das mit Alpha? Woher wissen wir überhaupt etwas darüber, wie die Feinstrukturkonstante der elektromagnetischen Wechselwirkung in der Vergangenheit gewesen ist? Dann muss man nach Westafrika. In Westafrika gibt es nämlich einen natürlichen Reaktor. Da gab es eine Mine, die vor ungefähr 2 Milliarden Jahren so viel Uran-238 in sich barg, dass die kritisch wurde, diese Mine, überkritisch sogar. Das heißt, für eine ganze Weile vollzog sich da ein Prozess, den wir heutzutage in Atomreaktoren verursachen. Nämlich der radioaktive Zerfall von Uranatomen. Das köchelte so eine Weile vor sich hin und danach war das Uran abgebaut und Feierabend. Und aus der Isotopenzusammensetzung, also der Zusammensetzung der verschiedenen Atomkerne in dieser westafrikanischen Mine, lässt sich ablesen, dass die elektromagnetische Feinstrukturkonstante seit 2 Milliarden Jahren völlig konstant war. Punkt. Erstens. Zweitens. Die Sedimente der Erde, die ältesten, sind 3,9 Milliarden Jahre alt. Auch aus diesen Sedimenten lässt sich ablesen, aus der Zusammensetzung dieser Gesteine, dass das Alpha seit dem Beginn der Entstehung des Sonnensystems sozusagen, also schon davor, konstant war. Das sind 4,5 Milliarden Jahre. So. Soweit, so gut. Also die Daten, die uns so direkt zugänglich sind, also erstens die Mine in Westafrika, Oklo heißt sie, glaube ich. Zweitens Sedimentgesteine und drittens, hatte ich noch vergessen, Meteoritengesteine. Alles das sagt uns, seit 4,5 Milliarden Jahren ist alles gut, die Welt war stabil und ist stabil. Keine Bange. Ja, aber die wirklichen neuen Nachrichten kommen von einer ganz anderen Seite, nämlich aus der Astrophysik. Da hat man sich ein Verfahren überlegt, wie man aus sehr weit entfernten Objekten, die überall im Universum verteilt sind, die sogenannten Quasare, überprüfen könnte, ob sich die Feinstrukturkonstante der elektromagnetischen Wechselwirkung seit zum Beispiel, wenn ein Quasar eben, sagen wir mal, 10 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist, dann zeigt uns das Licht, was da heute ankommt zu uns, sagt uns etwas von der Zeit vor 10 Milliarden Jahren, ob sich da vielleicht was verändert hat. Dazu benutzt man elektromagnetische Strahlung, die von diesen Quasaren emittiert wird. Emission und Absorption, also die Abgabe von Licht, die Absorption von Licht entlang der Sichtlinie zum Beobachter, das ist ein Effekt, den man sehr genau in den Spektren messen kann. Und jetzt ist das irre, die Effekte, die dabei auftauchen, die sind nicht irgendwie proportional nur zu Alpha 1 durch 137, sondern sind sogar proportional zu Alpha Quadrat. Also, da kann man ganz winzig kleine Veränderungen messen, dann wüsste man gleich, aha, Alpha hat sich tatsächlich ein bisschen verändert, wenn man es so gemessen hätte. Was hat man gemessen? Nun, die Daten sagen Folgendes. Vor ungefähr 8 Milliarden Jahren war das Alpha ein bisschen kleiner als der heutige Wert. So die Daten nach einer ersten, zweiten und dritten Analyse. Das ist komisch. Denn diese Veränderung, die da gemessen worden ist, wie sich das Alpha verändert hat, ist überhaupt nicht in Einklang zu bringen damit, mit den Daten, die wir von Meteoriten, von Sedimentgestein beziehungsweise aus dem natürlichen Kernreaktor in Westafrika haben. Da war ja das Alpha in den letzten 4,5 Milliarden Jahren völlig konstant. Also wir standen hier in der Physik vor dem Problem, vor dem man sehr häufig steht. Es gibt also auf der einen Seite Theorie und auf der anderen Seite das Experiment. Und beide Seiten hatten, sagen wir mal, eine gewisse Tendenz zu glauben, dass tatsächlich die Naturkonstanten nicht konstant sind. Denn, wenn ich das so sage, das habe ich Ihnen ja noch gar nicht erzählt, in den großen vereinigten Theorien, die großen vereinigten Theorien der physikalischen Wechselwirkung, ja, da wo also die Kernkraft, die elektromagnetische Wechselwirkung und die Schwerkraft zu einer Urkraft vereinigt werden, in diesen Theorien hätte man nichts gegen Naturkonstanten, die eine winzig kleine zeitliche Veränderung erführen mit der Zeit. Sondern das wäre durchaus, würde man sagen, das wäre schön. Das wäre ein Hinweis darauf, dass es eine solche große vereinigte Theorie gibt. Und die Experimente scheinen ja auch, zumindest nach einer ersten, zweiten und dritten Analyse, das anzudeuten. Aber was würde das bedeuten? Die Konsequenzen daraus wären so, dass wir nicht mehr sicher sein könnten, dass die Naturgesetze, die wir aufschreiben, auch tatsächlich eine stabile Welt betrachten. Und deswegen, weil das so eine kritische Phase war, haben sich Kolleginnen und Kollegen aufgemacht und haben neue Experimente ersonnen, um herauszufinden, und zwar viel genauer, als man das in der Astrophysik tun kann, im Labor nämlich, um herauszufinden, ob die elektromagnetische Feinstrukturkonstante Alpha nun konstant ist oder nicht. Das macht man im Labor mit außerordentlich intensiven Lichtquellen, denn die elektromagnetische Feinstrukturkonstante beschreibt ja elektromagnetische Wechselwirkung. Das ist auch die Wechselwirkung von Strahlung mit Strahlung bzw. Strahlung mit Materie. Und die neuesten Ergebnisse aus dem Labor sagen nun ganz deutlich, Alpha war immer konstant. Da gibt es überhaupt nichts. Alpha hat überhaupt keine Variation erfahren im Rahmen der Messungenauigkeiten. Das muss man natürlich immer dazu sehen. Wir Naturwissenschaftler geben ja immer unsere Fehler an. Wir geben unsere Fehler zu, sozusagen, indem wir eine Fehlerrechnung machen. Ja? Wir rechnen nämlich, welche Fehler sind tatsächlich während der Messung gemacht worden. So können wir niemals etwas ganz, ganz, ganz, ganz, ganz genau messen, so nach dem Motto, das ist es jetzt, sondern wir geben einen Wert an, plus, minus. Das heißt, wir geben eine Schranke nach oben an und eine Schranke nach unten. Und das, was wir im Experiment jetzt erfahren haben, deutet darauf hin, dass die Welt tatsächlich stabil ist. Die Naturkonstanten sind konstant. Das ist eine außerordentlich beruhigende Angelegenheit. Nichtsdestotrotz zeigt sich hier die unglaubliche Kraft der naturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, die sie misst. Ja? Die Auseinandersetzung zwischen Experiment und Theorie, auch dann, wenn die Wünsche, Hoffnungen und Vorstellungen derjenigen, die zum Beispiel die Theorien entwickelt haben, oder derjenigen, die die Experimente machen. Auch dann, wenn die vielleicht alle gemeinsam in eine Richtung gehen. Meine Güte, was wäre das für eine Revolution in der Physik, wenn sich herausstellte, dass die Naturkonstanten nicht konstant sind. Auch die halten die Naturwissenschaftler nicht davon ab, Experimente zu machen und dann festzustellen, wie es tatsächlich sein oder wie es sein könnte, würde ich nicht sagen, sondern wie es tatsächlich ist nach dem momentanen Stand der Technologie, die wir beherrschen. Ich will diese Sendung beenden mit einem Satz eines Philosophen, der gemeint hat, dass wir in der besten aller Welten leben würden, nämlich mit Gotthold Ephraim Lessing, der gesagt hat, jeder gegenwärtige Zustand einer einfachen Substanz ist natürlicherweise eine Folge ihres vorherigen Zustandes. Ebenso wie in ihr das Gegenwärtige, ebenso wie in ihr das Gegenwärtige mit dem Zukünftigen schwanger geht.